نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Im letzten Juz haben wir einiges über Islah gelesen, über das Reformieren, das Wiedergutmachen, das Herstellen, das Einigen. Und wir haben gelesen, dass Allah es liebt, wenn man Islah macht. Und Allah liebt es nicht, dass man Fassad, Verderben, Unruhe und Unordnung auf Erden verbreitet. Und eigentlich ist ja jeder mehr oder weniger dazu aufgerufen, das Gute zu verbreiten, das Gute zu gebieten und das Verwerfliche zu verbieten. Das Problem fängt dort an, wenn wir nicht wissen, wie wir diese Pflicht zu erledigen haben, was die Bedingungen sind, unter denen man und wie man diese Pflicht auszuüben hat, dann gehen wir leider raus und statt, dass wir Islah machen, verderben wir die Dinge noch mehr und verbreiten anstatt von Islah, verbreiten wir leider Fassad auf Erden. In einem Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Mu'minu mir'atul Mu'min, idha ra'a fihi aiben, aslahahu. Der Mu'min, der Gläubige, ist wie ein Spiegel für den anderen Gläubigen. Wenn er in ihm einen Makel oder Fehler sieht, dann macht er ihn gut und rechtens. Ja, dann macht er das, repariert er es, wenn ihr so wollt. Ja, er macht es wieder gut. Das bedeutet also, und das heißt jetzt nicht großartig auf die Bedingungen und die Einzelfälle von wann gute gebieten und schlechte verbieten, weil diesem Thema würden wir hier niemals gerecht werden in dieser Kürze. Aber eine grundlegende Voraussetzung, die wir aus diesem Hadith und allgemein aus den islamischen Verhaltensregeln lernen, ist, dass der Mensch erstmal anderen Menschen, anderen Muslimen, anderen Menschen gegenüber Wohlwollen entgegenbringen muss. Er muss Gutes wollen für andere. Er muss sich freuen, wenn es ihnen gut geht. Er muss wollen, dass sie sich verbessern oder dass sie besser sind und dadurch auch glücklicher sind und sich verbessern. Er achtet die Menschheit wie seine Brüder und Schwestern. Ja, weil alle stammen letztendlich von einem Vorvater und einer Vormutter, wenn ihr so wollt, ab, von Adam und Hawa. Das heißt, es ist ihm nicht egal, wie es anderen geht, ob andere leiden, ob andere vielleicht grobe Fehler tun, unter denen sie später, unter deren Konsequenzen, sie später vielleicht zu leiden haben. Sondern so, wie er sich selbst hütet, wünscht er auch für andere, dass auch diese sich hüten mögen, dass auch diese Wohlergehen finden mögen. Ja? Und denn man darf auch nicht vergessen, die Sünde ist ja nicht nur ein Schaden für einen selber, sondern die Sünde, mal mehr und mal weniger, hat auch eine Auswirkung, und einen somit auch leider einen Schaden auf die nähere und manchmal auch weitere und manchmal auch sehr viel weitere Umgebung. Das ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft. Ja, dann ist er nicht nur dort, wo er unmittelbar auftrifft, hinterlässt er seine Auswirkungen, sondern diese Bewegungen, die das Wasser in Bewegung setzen, diese Kreise, die das dann zieht, die breiten sich viel weiter aus als nur dort, wo der Stein aufgeschlagen ist. Genauso ist es auch mit unseren Sünden. Die haben nicht nur eine Auswirkung auf uns selber, sondern eine Auswirkung auf die gesamte Umgebung, auf die gesamte Schöpfung, wenn ihr so möchtet. Denn letztendlich alles in der Schöpfung folgt Allahs Willen. Ja, die Bäume, die Tiere, die Steinchen, alles folgt dem Willen Allahs. Nur wenn der Mensch jetzt mit seinem freien Willen sich gegen Allahs Willen auflehnt, dann geht er somit gegen die gesamte Schöpfung. Und das löst eine Unruhe aus, wie es im Koran auch heißt, ظهر الفساد في البر والبحري بما كسبت أيدي الناس, das offenbar ist geworden, die Unordnung, der Verderb auf Land und auf Wasser, also auf dem Meer. Wegen was? Wegen dem, was die Hände der Menschen erworben haben. Ja, also das Böse, Verwerfliche verbieten zu wollen, dieser Wille muss auf jeden Fall da sein. Und jetzt kommen wir zurück. Diese Bedingungen oder Voraussetzungen, wie man das jetzt tut, das Gute gebieten, Schlechte verbieten, die füllen ganze Bücher. Darauf können wir jetzt hier nicht eingehen. Aber trotzdem diese Grundvoraussetzung, die wir uns alle trotzdem aneignen müssen, die einfach auch zum guten Charakter gehört und diese bestimmten Qualitäten müssen in jedem von uns vorhanden sein, ist, dass wirklich und wahrhaftig und aufrichtige Wohlwollen, Gutes wollen für andere. Ja, das ist wie, wenn ein Arzt oder ein Heiler dir, um dich zu heilen, mit der Spritze zum Beispiel, einen Stich versetzt. Ja, der Schmerz vergeht relativ schnell und man hat die Sache schnell vergessen. Wenn jetzt aber jemand, der dir Böses will und voller Abscheu, dir mit einem spitzen Instrument einen Stich in deinen Arm versetzt, mit Abscheu und Verachtung, dann der Schmerz vergeht auch irgendwann. Aber der seelische Schmerz darüber, dass jemand dir so viel Abscheu entgegengebracht hat, dieser bleibt sehr lange erhalten. Und das Wohlwollen befindet sich ja im Herzen. Wie können wir unter anderem prüfen, ob wir das denn überhaupt haben? Ja, ob wir nicht vielleicht doch jemanden gern eins versetzen wollen oder ja, ihn erniedrigen wollen oder bloßstellen wollen. Nein, dass das alles nicht ist, sondern dass wir aufrichtig ihm Gutes wollen und deswegen bestimmte Wege eingehen oder auf bestimmten Wegen gehen. Wie können wir das prüfen? Unter anderem damit, indem wir uns fragen, würde ich gerne so aufmerksam gemacht werden, wie ich gerade ihn aufmerksam mache, auf diese und diese Sache. Würde ich gern bloßgestellt werden? Würde ich gern vorverurteilt werden? Würde ich gern Sticheleien ertragen müssen? Ja, und mit all diesen Dingen ist Islah, das Gutmachen, das Wiederherstellen, das Reformieren, ist nicht möglich. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese Tatsache, dass der Gläubige Spiegel für den Gläubigen ist. Ein Spiegel zeigt dir die Dinge, wie sie sind. Ja, ein guter Spiegel zeigt dir die Dinge, wie sie sind. Ein Spiegel will dich nicht verletzen. Er sucht nicht extra nach Sachen, die es vielleicht gar nicht gibt. Oder er wähnt sich nicht hochmütig und zeigt dir in Erniedrigung, wer du eigentlich bist. Oder was eigentlich mit dir falsch ist. Oder was deine Fehler und Makel sind. Sondern er zeigt dir so, wie es ist. Einfach nur, um zu zeigen, wie es ist. Ja, und so ist der Gläubige. Wenn es möglich ist, und wie gesagt, das füllt Bücher, die Bedingungen und die Umstände und das Wie und das Wann, das alles, dieses Gute gebieten und Verwerfliche zu verbieten, das füllt Bücher. Ja, hier gehen wir nur um diese Grundvoraussetzungen von Wohlwollen, die halt da sein muss. Das heißt, wenn es uns möglich ist, dann zeigen wir auch an unserem Verhalten genauso viel, wie es ist. Wenn wir darin auch einen Nutzen sehen, wenn sich daraus auch ein Nutzen einstellt. Das heißt, wir lachen nicht aus, wir erniedrigen nicht, wir suchen nicht etwas, was zufällig wir gerade tun und deswegen wir uns das Recht nehmen, beim anderen ja laut herauszustellen vor allen Leuten, ja, weil wir das vielleicht schon geschafft haben. Ja, also aus nicht niederen Gründen, um uns selber ja hochzuwähnen, um uns selber herausstechen zu lassen, das sind alles niedere Absichten, von denen wir uns reinigen müssen. Die Absicht muss das Wohlwollen von Allah sein, das Wohlgefallen von Allah sein und das Wohlwollen der Schöpfung Allahs gegenüber. Genauso prüft man auch, will ich eine Sache entfernen oder beseitigen oder weniger machen, mindern, oder will ich eine Sache noch mehr verbreiten? Will ich, dass alle davon erfahren? Ja, das ist auch so eine Sache, woran man prüfen kann, ob man wirklich Wohlwollen hat. Genauso kann man auch zu der Reaktion einiges sagen. Unsere Reaktion, wenn jemand uns auf etwas aufmerksam machen sollte. Ja, dass, wenn der Spiegel dir einen Makel zeigt, dann haben wir normalerweise kein Problem damit, diesen Makel zu entfernen. Ein Fleck im Gesicht oder etwas ist falsch gebunden am Hijab oder irgendetwas. Aber wenn der Spiegel uns jetzt das auf denselben Makel aufmerksam machen würde, auf eine sehr erniedrigende Art und Weise, dann was passiert mit den meisten Menschen? Wir fangen an, uns zu versteifen. Das jetzt erst recht nicht. Ja, mit mir redet bitte keiner so. Ja, und das ist auch eine Prüfung von uns. Wir müssen auch bereit sein, zuzuhören, auch wenn der andere vielleicht einen Fehler macht, trotzdem bereit sein, zuzuhören, kritikfähig zu bleiben. Und letztendlich wollen wir alle mit reinem Herzen und mit reinen Taten auch zu Allah zurückkehren. Ja, das ist eine sehr, das wäre sehr eitel und sehr eingenommen von sich selber, wenn man aus Eitelkeit und aus Selbstgefälligkeit, anstatt sich zu reformieren und zu verbessern, den Spiegel kaputt macht. Ja, das wäre ein Zustand, der für einen Gläubigen nicht wünschenswert ist. Ja, damit kommen wir dann zum sechsten Juz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah liebt nicht den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten, außer durch jemanden, dem Unrecht zugefügt worden ist. Allah ist allhörend und allwissend. Jetzt haben wir gelesen, dass wenn ein Unrecht passiert, Schlechtigkeiten, Böswilligkeiten, Unrecht, all das, diese Übel, die alle verschiedene Arten von Sünden, Sündhaftigkeiten und Übel darstellen, dann haben wir gelesen, Islah ist gut und notwendig. Jetzt ist für Islah natürlich Wohlwollen notwendig und dass man beiseite nimmt, nicht erniedrigt, nicht bloßstellt. Ja, vergib ihnen über sie, das haben wir alle schon gelesen. Wenn das aber alles nicht nützt und das Leben kann natürlich sehr verschiedene Situationen in sehr verschiedene Situationen einbringen, wenn das mal nicht nützt und man selbst derjenige ist, der Unrecht erleidet, dann ist es in Ordnung, das wird in dieser Ayah hier freigegeben, angeboten, dann ist es in Ordnung, zu einem solchen Menschen, zu einer solchen Person zu gehen, die einem helfen kann und dieser Person über dieses Unrecht zu informieren und darüber zu berichten. Ja, an sich, die allgemeine Regel ist also, Allah liebt nicht den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten. Dass man das so erzählt, dass man das verbreitet, dass man unnötigerweise darüber berichtet, über Übles und Schlechtes und böse Worte und über Leute reden. Das ist an sich etwas nicht Gemochtes bei Allah. Aber wenn man selber Unrecht leidet, dann Allah liebt auch nicht das Unrecht. Und um das Unrecht zu vermeiden, zu beheben, zu vermindern, je nachdem, was für eine Situation dort ist, um einen Ausweg zu finden, um Hilfe zu suchen, ist es in Ordnung, in diesem Fall über dieses Unrecht zu sprechen und über das Übel zu sprechen, das Übel zu benennen, das ist ja dann auch notwendig. Mit dem Übel muss man dann auch den benennen, der das Übel tut, und das ist dann alles erlaubt. Ja, aber dann muss man auch aufpassen, dass man nicht, um dieses eine Übel zu beheben, in andere Übel reinfällt. Ja, dass man also wirklich auch nur das benennt, was wirklich an Unrecht passiert ist. Nichts noch dazu erfinden, nicht übertrieben darstellen, nicht unnötige Details erzählen, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Dann auch zu so jemandem sprechen, von dem wirklich Hilfe zu erwarten ist. Nicht jemand, der es noch schlimmer macht oder es vielleicht verbreitet oder vielleicht nicht vertrauenswürdig ist. Ja, das sind also auch Regeln und Dinge zu beachten. Und auch nicht vielleicht so manipulieren, dass der Zuhörer mehr auf deiner eigenen Seite ist und vielleicht Halbwahrheiten erzählen. Ja, also all das sind Gefahren, vor denen man sich auch schützen muss. Ja, aber wie gesagt, wenn Allah einerseits das laut vernehmbare Wort über das Üble nicht mag, dann genauso liebt er auch die Ungerechtigkeit nicht. Und deswegen sind da also Auswege angeboten worden. Ja, genauso haben wir auch schon gelesen, Allah liebt nicht jeden, der Muhtalan Fakhura ist, prahlerisch und eingebildet ist. Genauso liebt Allah die Mutakabbirin nicht, die Hochmütigen. Genauso liebt Allah die Farihin nicht, die jubeln, wenn ihnen mal was Gutes passiert und prahlen, ja, zum Prahlen neigen. Ja, das heißt, wir müssen uns vor all den Dingen hüten, die Allah nicht liebt, und immer den Ausweg nutzen, wo wir am wenigsten oder am meisten hoffen, Allahs Zufriedenheit zu erwerben. Ob ihr etwas Gutes offenlegt oder es verbergt oder etwas Böses verzeiht, gewiss, Allah ist allverzeihend und allmächtig. Jetzt ist die nächste Lösung angeboten worden. Ja, das eine war, Islah zu machen. Wenn das nicht geht, dann kann man über das Unrecht sprechen, dort, wo Hilfe gesucht wird. Und jetzt der dritte oder noch ein weiterer Ausweg, noch eine weitere Lösungsangebot von Allah. Wenn ihr Böses verzeiht, gewiss, Allah ist allverzeihend und allmächtig. Ja, also man kann auch verzeihen und vergeben. Und das Vergeben ist im Allgemeinen, nicht in jedem Fall. Natürlich, da gibt es auch immer wieder Fälle, wo das vielleicht mal nicht so ist. Im Allgemeinen, das Vergeben ist bei Allah etwas sehr Beliebtes. Ja, ob man jetzt Gutes offenlegt oder verbergt, etwas vielleicht nicht weiter erzählt, etwas aushält, Sabr hat, vergibt. Ja, auch das ist also etwas, was man machen kann. Und Allah ist allverzeihend und allmächtig. Ja, also Allah hat auch die Macht, euch zu strafen. Aber Allah verzeiht auch vieles. Ja, und deswegen ist bei Allah diese Eigenschaft auch sehr beliebt. Und das gilt also nochmal allgemein zum vorzüglichsten Charakter, dass man jemand ist, der auch vergeben kann und auch vergibt. Ja, wie wir noch lesen werden im Koran auch, denn das ist auch der Weg, der am ehesten dazu beiträgt, dass der Feind dir wohlgesonnen wird. Ja, das wäre das Üble mit dem Guten ab, und dann siehst du, dass vielleicht derjenige, es mag sein, dass derjenige, der dir feindlich gesinnt ist, dir ein liebevoller Freund wird. Ja, so ungefähr werden wir noch im Koran lesen. Ja, aber wer aber Übles für Übles tut und Übles mit Üblem vergilt, der hat vielleicht das Übel damit kontrolliert, aber seine Beziehung zu diesem Menschen, zu dieser Person, wird nicht mehr so sein wie vorher. Ja, und besonders da, wo man mit Menschen auf engen Raum zusammenlebt, Verwandte, Nachbarn, ja, mit den Menschen, mit denen man immer wieder zu tun hat, ist es sogar geboten, dass man bis 70 Mal und mehr ihnen am Tag vergibt. Hier, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt wurde, ja Rasulullah, wie oft soll ich meinem Knecht am Tag vergeben? Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, 70 Mal am Tag. Ja, denn von ihm willst du ja Dienst in Anspruch nehmen. Wenn diese Beziehung durchtrennt wird, dann geht dieser Und es kommt ein neuer Bediensteter. Meinst du, der hat keine Probleme, mit denen du zurechtkommen musst? Hat er keine Fehler? Gibt es Verwandte auf dieser Welt, die keine Fehler haben, die man aushalten muss? Ja? Und deswegen, Allahs Eigenschaften sind ja auch Afuun Qadira. Also Allah ist auch vergebend, obwohl er allmächtig ist. Ja, und vergibt trotzdem. Deswegen, wir, die ohne Macht sind, dass wir nicht vergeben können und nicht wollen, das ist etwas, was uns nicht geziemt. Ja, also vergeben und übersehen ist auch ein Weg, wie man mit etwas Üblem umgehen kann. Ja, und wie gesagt, die Situationen sind sehr, sehr verschieden und Allah hat für jede Situation einen Ausweg geschaffen. Diejenigen, die Allah und seine Gesandten verleugnen und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen wollen und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen und einen Weg dazwischen einschlagen wollen, das sind die wahren Ungläubigen. Und für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereitet. Der Gläubige ist also nur der, der alle Gesandten Allahs, an alle Gesandten Allahs glaubt, und einen zu leugnen ist so, als ob man alle leugnen würde. Genauso einen Unterschied von uns auszumachen zwischen den Propheten und Gesandten ist auch etwas, was uns nicht zusteht. Allah hat jedem Besonderheiten gegeben, diese akzeptieren wir und erkennen sie an und bevorzugen nicht von uns aus einen über den anderen, sondern akzeptieren die Verteilung Allahs. Das sind die wahren Ungläubigen und für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereitet. Denjenigen aber, die an Allah und seine Gesandten glauben und keinen Unterschied zwischen jemanden von ihnen machen, denen wird er ihren Lohn geben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Die Leute der Schrift verlangen von dir, dass du ihnen vom Himmel ein Buch offenbaren lässt. Sie haben von Musa a.s. bereits etwas noch Größeres als dies verlangt. Denn sie sagten, zeige uns Allah unverhüllt. Da ergriff sie der Donnerschlag wegen ihrer Ungerechtigkeit. Hierauf nahmen sie das Kalb an, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Hier, guck mal, jetzt schaut mal, wie viel Vergehen hier von ihnen berichtet werden. Die sind wirklich ungeheuerliche Vergehen. Zeige uns Allah unverhüllt. Ja, das sind alles aufrührerische, was sie hier verlangten. Und dann auch noch, nachdem der Donnerschlag sie ergriffen hatte und Allah, wir haben an einer anderen Stelle schon gelesen, Allah hat sie wieder zum Leben erweckt. Dann nahm sie das Kalb. Ja, und all diese Vergehen. Jetzt schaut mal, was sagt Allah? Aber wir verziehen es und gaben Musa offenkundige Gewalt. Allah verzeiht auch. Wir verziehen es. Und wir hoben den Berg über sie bei der Entgegennahme von ihrem Abkommen empor. Und wir sagten zu ihnen, tretet euch niederwerfend durch das Tor ein. Und wir sagten zu ihnen, übertretet nicht den Sabbat. Und wir trafen mit ihnen ein festes Abkommen. Ja, also das, was sie von dir, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, verlangen, ist nichts Neues. Ja, schau, vorher haben sie von Musa noch Schlimmeres und Ungeheuerlicheres verlangt. Ignoriere und übersieh, was sie sagen, denn auch vorher haben sie schon so gesprochen. Ja, da wo 70 von ihnen, in Tafsir heißt es, wo dieser Donnerschlag sie ergriffen hat, 70 von ihnen gestorben sind und wieder auferstanden sind. Ja, und was hat Allah am Ende gemacht? Er hat ihnen verziehen. Verflucht sind sie dafür, dass sie ihr Abkommen brachen und Allahs Zeichen verleugneten und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten und dass sie sagten, unsere Herzen sind verhüllt. Nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben versiegelt, darum glauben sie nur wenig. Ja, das heißt also, auch in den Sünden gegen Allah und der Rebellion gegen Allah kann man auch nicht immer weiter voranschreiten. Irgendwann kommt an der Zunge, bei all der Vergebung von Allah, aber irgendwann kann dieser Punkt kommen, Allah möge uns alle bewahren, dass das Herz nicht mehr die Fähigkeit besitzt, Glauben zu anzunehmen und versiegelt wird und diese Iman gar nicht mehr aufnehmen kann. Ja, und das, was unter anderem dazu führt, ist genau das, was wir gerade gelesen haben. Wie zum Beispiel, dass sie sagten, unsere Herzen sind verhüllt. Ja, es wirkt nicht auf uns, was du sagst. Ja, das brauchst gar nicht weiter zu erzählen. Das hatte auf uns sowieso keine Wirkung. Ja, also alles sehr sture Aussagen und zeigen eine Eigenschaft von Versteifung und Stursinn, die einem Gläubigen, wie gesagt, nicht angemessen ist. Ja, und die Liste der Verbrechen geht weiter. Und dass sie ungläubig waren und gegen Maryam a.s. gewaltige Verleumdung aussprachen. Und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih, Isa, den Sohn Maryams, den Gesandten Allahs, getötet. Ja, solch ein Verbrechen nicht nur zu tun, sondern auch noch dazu zu stehen, das ist noch aufrührerischer und noch zeigt noch mehr die Härte des Herzens von einem Volk. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Ja, also hier erfahren wir schwarz auf weiß, dass Isa a.s. also nicht von ihnen gekreuzigt wurde. Das ist unsere Aqida, unser Glaube, dass er lebt, dass er mit Leib und Seele zu Allah in die Himmel emporgehoben wurde. Und wir wissen und glauben mit Festigkeit daran, dass er vor dem Tag der Auferstehung zurückkehren wird. Nicht in der Rolle als Gesandter, aber er wird herrschen und er wird bestimmte Dinge tun, erfahren wir noch inshallah im Hadith auch, bestimmte Dinge tun, bestimmte Aufgaben erledigen und dann eines natürlichen Todes sterben. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, die nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. Wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören, hatten wir ihnen gute Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren, und weil sie viel von Allahs Weg abhielten, und weil sie Zins nahmen, wo es ihnen doch verboten worden war, und den Besitz der Menschen in unrechter Weise aufzehrten, und wir haben den Ungläubigen unter ihnen schmerzhafte Strafe bereitet. Ja, das ist sehr wichtig hier. Wir erfahren also, dass bestimmte Dinge, Verbrechen, Untaten, dazu führen können, dass Allah die von ihm gegebenen Gnaden und Versorgungen wieder zurücknimmt oder einem verwehrt. Verwehrt, indem er es verboten macht, oder auch verwehrt, indem er es einfach wieder wegnimmt. Was sind das für Untaten, die hier erwähnt werden? Wir hatten ihnen gute Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren. Weil sie viel von Allahs Weg abhielten. Weil sie Zins nahmen, wo es ihnen doch verboten worden war. Den Besitz der Menschen in unrechter Weise aufzehrten. Ja, und das sind alles Dinge, wenn das jemand tut, der Wissen über das Buch Allahs hat, dann ist das umso schlimmer. Jemand, der Gerechtigkeit verbreiten sollte und Barmherzigkeit verbreiten sollte, Unrecht, Ausbeutung und Ferne von Allahs Religion verbreitet, das ist dann umso verheerender für ihn selber, weil Allah dann ihm von ihm gegeben und gewährte Gnaden wieder hinwegnimmt und wieder verwehrt macht. Ja, was ist mit uns? Wir lesen Koran und sind dadurch schon fromm geworden? Oder gibt es da auch Ungerechtigkeiten, die wir am Besitz anderer legen? Ausbeutungen vielleicht machen, Betrügereien, Ferne von Allahs Gesetzmäßigkeiten. Ja, all dies darf eigentlich in solch einem Ausmaße gläubigen Menschen nicht mehr passieren. Ja, das heißt also, egal wer letztendlich Dhulm macht, Ungerechtigkeit und Unrecht tut, unterstützt und verbreitet, ja, dann kann er ein Mensch sein, der das Buch Allahs hat und auch sogar vielleicht versteht, aber trotzdem wird Allah ihm die Gnaden, Versorgungen wieder wegnehmen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Dua, das Bittgebet des Unterdrückten, das heißt, wenn wir die Unterdrücker sind, und andere werden unterdrückt von uns, ihnen wird ein Recht genommen wegen uns. Das Bittgebet des Unterdrückten erreicht direkt zwischen dieser Dua und zwischen Allah ist keine Trennung. Es erreicht direkt den Thron von Allah und Allah akzeptiert die Dua des Unterdrückten. Aber diejenigen unter ihnen, die im Wissen fest gegründet sind und die Gläubigen, glauben an das, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde. Und diejenigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und an Allah und den jüngsten Tag glauben, ihnen werden wir großartigen Lohn geben. Und das ist wieder sehr schön, die Gerechtigkeit des Koran, die uns auch gelehrt wird, das seid nicht voreingenommen, verurteilt Menschen nicht vor, weil sie vielleicht einer bestimmten Gruppe zugehören. Jetzt haben wir gerade gelesen, das Unrecht derer, die dem Judentum angehören. Und jetzt sagt Allah aber auch, aber diejenigen unter ihnen, die im Wissen fest begründet sind und die Gläubigen, glauben an das, was zu dir und was vor dir offenbart wurde. Ja, also solche gibt es auch. Und wir urteilen nach den Äußeren eines Menschen und wir sagen nicht, was in seinem Herz ist. Das steht uns nicht zu. Das verborgene Wissen ist nur allein bei Allah. Und die Gerechtigkeit ist ein sehr wichtiges Prinzip, das Allah uns lehrt zu etablieren. Ja, also beides wird erwähnt, beide Aspekte, negativ und positive Aspekte. Genauso wie wenn Allah von Strafe spricht, dann spricht er auch von der Belohnung. Wenn er von unseren Vergehen spricht, dann spricht er auch davon, dass wenn wir Tauba machen, uns auch Vergebung erwartet. Ja, und das ist diese Ausgeglichenheit, mit der Allah uns hier erzieht.